Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, Krähennest hier, Tag der politischen Arbeit. Ich habe hier zwei Gäste, die sich gleich kurz selber vorstellen. Wir wollen so ein bisschen Zusammenarbeit, Parlamentarier-Basis reden. Stellt euch doch ganz kurz vor. Bitteschön. Ja, ich bin die Claudia Habenschulte. Ich bin Koordinatorin vom AK Tierschutz NRW und stellvertretende Koordinatorin vom AK Verbraucherschutz und Landwirtschaft. Nein, andersrum, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Entschuldigung. Ja, deswegen solltest du das sagen. Genau. Ja, mein Name ist Simone Brandt. Ich bin Abgeordnete der Piratenfraktion im Landtag NRW. Ich bin im Umweltausschuss und hier primär verantwortlich für den Bereich Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Tierschutz und Mitglied des AK Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und wir möchten heute ein bisschen was sagen über die Zusammenarbeit von AKs, AGs und den Abgeordneten. Genau. Ja, ihr seid mir auch persönlich immer so vorgetragen, dass ihr das sehr gut organisiert habt. Also so wurde das gesagt. Also von daher einfach die Frage, wie war das nach der Wahl, als du eingezogen bist und dann dich vernetzen musst? Wie habt ihr das angefangen? Wir haben uns nicht direkt nach der Wahl vernetzt. Wir hatten, das haben wir auch schon vielfältig erzählt, erstmal ganz andere Sorgen. Das heißt, wir mussten erstmal die Fraktion per se aufbauen. Gott sei Dank ging die eigentliche Arbeit in den Ausschüssen dann ja auch erst im September letzten Jahres los. Und wir haben uns dann, wann war das? Im November, glaube ich, haben wir uns dann zusammengefunden zu einem ersten Treffen, so zum Überlegen, wie kann man sich idealerweise miteinander austauschen, haben dann parallel auch noch den neuen Arbeitskreis Landwirtschaft und Verbraucherschutz gegründet. Und thematisch stellen wir uns den Austausch so vor, entweder es kommt eine Idee aus dem Arbeitskreis, dass dort ein Problem gesehen wird, was man sagt, da müsste man mal eine kleine Anfrage stellen oder ähnliches. Oder ein Thema ploppt bei uns auf, das spülen wir dann erstmal wieder auf die Mailingliste des Arbeitskreises und fragen, wisst ihr was schon dazu, irgendwie welche Informationen habt ihr, sodass es also immer ein gegenseitiger Austausch ist. Ja, dann mal aus deiner Sicht gefragt, wie ist die Fraktion, also Simone, auf dich zugekommen? Der Kontakt ist ursprünglich über den Mitarbeiter von der Simone, über den Jens gekommen. Der hat uns angesprochen, hat uns die Simone als unsere Ansprechpartnerin vorgestellt. Nahegelegt. Genau. Ist auch für uns immer der erste Ansprechpartner. Der ist auch bei uns auf den Mailinglisten mit drauf. Funktioniert sehr gut, was Simone gerade sagte, dieser Ideenaustausch. Wir haben also beides schon gehabt. Wir haben auf diesem Treffen im November die sehr desolate bzw. nicht vorhandene Gesetzgebung und Regulierung im Bereich Reptilienhaltung, Exotenhaltung hier in NRW angesprochen. Da gibt es jetzt eine kleine Anfrage zu. Wir werden dann, sobald wir das Ergebnis haben, uns wieder zusammensetzen und gucken, was wir daraus machen. Im Gegenzug hat es aber auch von der Simone schon die Anregung gegeben, dass wir uns mal mit der Schweinemast hier in Deutschland auseinandersetzen. Das ist dann ein übergreifendes Thema, sowohl für den AK Tierschutz als auch für den AK Landwirtschaft und Verbraucherschutz, weil es alle Bereiche berührt, dass jedes dritte Schwein in Deutschland im Moment in der Tonne landet, weil wir eine extreme Überproduktion haben. Ansonsten diese häufig geäußerte Kritik, dass die Fraktion nicht ansprechbar ist, dass der Austausch nicht funktioniert, kann ich von meiner Seite aus absolut nicht bestätigen. Das klappt wunderbar, ist sehr harmonisch sogar. Ja, ihr habt euch jetzt neulich im Landtag getroffen, ne? Genau, das hatte ich mitbekommen. Jetzt nochmal an dich, Simone. Wie sieht das denn mit, ich sag mal, hier sieht das ja sehr gut aus. Ich kann ja auch nur zustimmen, ich persönlich, wenn ich vom Krähennest, von der AGÖ anfrage, ist auch sofort kein Problem, man kriegt Termine. Es ist, also ich kann es halt nicht verstehen, wer Kontakt haben will, kriegt ihn. Hier nochmal der Aufruf, wenn ihr was von der Fraktion wissen wollt, fragt sie, es geht immer. Also unbedingt auch nochmal von meiner Seite, unsere Mailadressen kennt jeder, unsere Telefonnummern sind prominent auf der Landtagsseite zu finden und wenn ich höre, tausendmal angefragt oder angerufen, ich habe noch keine einzige Mail gesehen oder keinen Anruf oder irgendwas, wo ich dann nicht drauf reagiert hätte. Es passiert bloß leider nicht viel. Schade. Ja, wie sieht das mit den anderen Abgeordneten aus? Läuft da die Vernetzung auch? Also wie weit ist das schon ungefähr? Kannst du also in Stand sagen, dass das schon immer so abgeschlossen ist, dass ihr jetzt mit der Findungsphase zu Ende seid, wenn ich das mal so ausdrücken darf? Oder läuft da noch Abstimmung? Also ich kann es jetzt nicht in der Gänze für alle 20 Abgeordneten sagen. Was ich so mitbekomme, ist zum Beispiel gerade jetzt vorgestern Abend war ja zum Beispiel der AK Bildung. bei uns im Landtag und hat sich mit den Bildungsabgeordneten getroffen. Die Leute vom Wirtschaft und Finanzen waren da, haben sich getroffen. Ich weiß, dass zum Beispiel der Olaf Wegner mit den Sozialpiraten sehr eng verbandelt ist. Und ich glaube auch der Toso mit Arbeit und in dem Bereich. Also ich weiß es nicht für alle, aber ich denke schon, dass die Vernetzung da ist und auf jeden Fall eben auch die Bereitschaft, sich auszutauschen. Gut, also da hat man schon mal den Weg, wie man mitarbeiten kann. Ich möchte ja nochmal erwähnen, die Antragsfabrik für die kleinen Anfragen, ja. Da muss also nicht unbedingt über den AK gehen, das kann ich schon mal so sagen. Die müssen auch nicht fertig ausformuliert sein, dort kann also auch, wenn jemand sagt, wie stelle ich denn eine kleine Anfrage, weiß ich nicht, da gibt es zwar auch ein To-Do, wie man eine kleine Anfrage schreibt, aber wir sind auch dankbar, wenn es einfach nur die Themen sind und die grundsätzlichen Fragen, die sich mit dem Thema verbinden. Also man muss da nicht eine fertig ausformulierte kleine Anfrage reinspülen, sondern wenn ihr eine Fragestellung habt, könnt ihr die auch so reinkippen. Ja, genau. Ich glaube, die Anfrage zu den V-Männern im Fußball ist genauso zu euch gekommen. Ich meine, ja. Ja gut, jetzt wollen wir aber nicht nur darüber reden. Du hast gerade gesagt, es gibt für Reptilien keine Regelung und für Exoten. Ich persönlich habe zu Hause meine Kaninchen, ganz klar. Ne? Und ich kenne diese Sache mit den Schlangen oder was auch immer. Ich sage das jetzt mal so. Nur dadurch, wenn man in der Zeitung liest, dass es wieder irgendwas Giftiges entfleucht und rennt durch die Gegend, dann wird das Geschrei sofort wieder los. Wie kann man sowas überhaupt privat zu Hause halten? Wie genau, was diese kleine Anfrage, die ihr da gestellt habt, was genau habt ihr da hinterfragt? Mehrere verschiedene Punkte. Zum einen erstmal, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, Entschuldigung, ich muss jetzt ein bisschen ins Thema reingehen. Es ist also so, dass jedes artgeschützte Reptil und jedes giftige Reptil in NRW bei der unteren Wasserbehörde gemeldet wird, die eigentlich zuständig ist für den Uferschutz und die Verwaltung der Wasserstraßen. Mhm. Wahrscheinlich hat man es damit reingepackt, keine Ahnung, weil es auch Schlangen gibt, die am und im Wasser leben. Ich weiß es nicht, es passt thematisch da überhaupt nicht hin. Also diese kleine Anfrage beinhaltete unter anderem, wie es kontrolliert wird, dass diese Tiere angemeldet werden, wie der Verbleib kontrolliert wird, wie die Sachkunde kontrolliert wird. Und ein Punkt war noch, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ist überhaupt, ob bekannt ist, wie viele Tiere entfleucht sind und welche Gefahren davon ausgehen. Genau. Also offensichtlich gibt es da überhaupt keine Erfassung irgendwie, überhaupt welche Tiere da sind und dann, was da eigentlich auch schon passiert ist. Also wer da zu Schaden gekommen ist. Es gibt diese theoretische Meldepflicht für bestimmte Tiergruppen. Fakt ist es aber, dass ich auf jede beliebige Reptilienbörse gehen kann, in jedes Zoogeschäft gehen kann, mir eine Giftschlange kaufen kann, die beim Nachbarn reinschmeißen kann. Der wird davon gebissen. Ist jetzt natürlich sehr hypothetisch, aber theoretisch durchaus möglich. Es kann nicht nachvollzogen werden, wer diese Schlange erworben hat. Es wird nicht nachvollzogen, was aus dieser Schlange wird, wo die unter Umständen hingeht, in welche Hände die geht. Es ist doch so, dass es überhaupt keine Haftpflicht oder sonstige Verpflichtung für den Halter gibt. Es gab vor ein paar Jahren dieses ganz prominente Beispiel in Mülheim mit der Monokelkobra, die da entfleucht ist, wo ein Schaden in Höhe von 248.000 Euro, glaube ich, entstanden ist. Also deutlich über 200.000 Euro. Der Halter von der Schlange ist ein ALG-2-Empfänger gewesen. Der Eigentümer vom Haus sitzt auf den Kosten. Punkt. Klar. Und deswegen ist halt auch die Überlegung, dass wir gerne für die Haltung solcher Tiere eine Haftpflichtversicherung haben möchten, verpflichtend, wie es auch bei den sogenannten Kampfhunden ja ist, dass man da Haftpflichtversicherung als Halter haben möchte, einfach um sicherzustellen, dass im Fall der Fälle zumindest der Hauseigentümer bzw. die Allgemeinheit die Kosten nicht zu tragen hat. So eine Haftpflichtversicherung ist nicht teuer. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn es dann an 5 Euro im Monat scheitert, dann sage ich auch, dann sollte man sich vielleicht ein anderes Haustier zulegen. Ich wollte gerade sagen, wer schon 5 Euro für die Versicherung hat, wie will er das Futter bezahlen? Ja, genau. Ich möchte nochmal explizit betonen, dass wir jetzt nicht auf ein Verbot der Reptilienhaltung raus sind, sondern uns geht einfach um das Wohl des Tieres und um die Gefahrenabwendung für die Mitmenschen. Ja, also. Klar. Also ich hatte gerade so im Kopf, ich weiß nicht, ob das, ich kenne die Gifte halt nicht. Er schmeißt, irgendjemand kauft das, ist im Büchs, es wird jemand gebissen, lebenslange, ich sag mal, Lähmungserscheinung, was auch immer, Behinderung oder Tod, die Familie sitzt da, das sind schon Sachen, also jeder Autofahrer muss eine Versicherung haben, damit sowas abgedeckt ist, ne? Und das Problem ist einfach, dass es hier schlicht keine Regelung gibt, Das ist eine Riesenlücke, die muss geschlossen werden. Also ich persönlich, wo ihr mir das so erzählt, ich habe mich damit nicht beschäftigt, finde es gerade schon relativ erstaunlich, dass es auf Kommunalebene bei einem vollkommen fachfremden Behördenteil liegt mit der Wasseraufsicht, da wird sich keiner drum kümmern, weil da, die haben keine Experten dafür. Also das ist meine Erfahrung mit so Spezialsachen auf Kommunalebene. Nichts gegen die Kommunalebene, die haben viel zu tun und viel Geld in die Hand zu nehmen, aber... Also wir möchten gerne die Verantwortung zumindest zu den Kreisveterinärämtern legen. Nicht jeder Kreisveterinär hat natürlich Ahnung von Reptilien, aber es sind zumindest dann Leute in der Behörde, die theoretisch Ahnung haben, die auch wissen, wen sie fragen können. Das ist es einfach. Gut. Wann kommt die Antwort zu dieser kleinen Anfrage? Wisst ihr schon ungefähr? Die haben maximal 6 Wochen Zeit zur Beantwortung einer kleinen Anfrage. Wir haben sie letzte Woche abgeschickt. Das heißt, in 6 Wochen spätestens muss sie da sein. Meistens sind die aber ziemlich zügig. Also ich hoffe, so in 4 Wochen haben wir die Antwort. Was dann natürlich bedeutet, dass wir dazu wieder einen Podcast machen, ne? Aber nicht. Ja. ja, ihr sagtet gerade noch, wo ich euch vor der Kamera habe, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Schweinemast und sowas, gibt es da noch mehr, wo euch da drum kümmert? Also wirklich mal so aktuell politische Sachen, wo die gerade da bearbeitet werden? Könnt ihr dazu was sagen? Ja, Landwirtschaft werden wir demnächst, also ich habe letzte Woche das Vergnügen gehabt, mir einen konventionellen Schweinemastbetrieb anzuschauen. Ich muss dazu jetzt auch noch zeitnah was schreiben, weil das kann man nicht in der Kürze erzählen. Wir schauen jetzt gerade erstmal uns die Statistik an, wie es in NRW überhaupt aussieht mit der Größe der Betriebe, ob die kleineren Betriebe zunehmend abnehmen und werden da dann auch erstmal mittels einer kleinen Anfrage auch weitere Schritte gehen, ob es nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, gerade kleinere Betriebe mehr zu fördern. Im Moment ist es ja genau umgekehrt der Fall, dass die großen Betriebe durch EU-Subventionen mehr und mehr gefördert werden. Da eine Richtung hinzubekommen, ist ja auch aktuell jetzt in der Presse mit dem Pferdefleisch. Und sogar unser Minister Remmel sagt ja, wir müssen wieder mehr hin zu regionalem Bezug von Produkten und im Speziellen auch von Fleisch. Und das kann natürlich nur gefördert werden, wenn man auch wieder die kleineren Betriebe vor Ort fördert und nicht die riesengroßen Schlachthöfe und Massentierhaltung. Gut. Also ich wäre jetzt durch, wenn ihr noch was sagen möchtet. Dann jetzt? Wir haben in beiden AKs noch ein bisschen personellen Bedarf. Wir würden uns freuen, wenn wir noch ein bisschen Unterstützung kriegen. Wir sind bald beide noch recht jung, die AKs, speziell der Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wir haben da ein Riesenthemenfeld zu beackern, im Grunde sogar noch größer als im AK Tierschutz und würden uns da über ein bisschen Verstärkung auch durchaus von Leuten, die in der Thematik schon drin sind, wirklich sehr freuen. Wäre toll. Ja. Ja, was mir noch am Herzen liegt, ich werde es immer wieder erzählen, dass diese ganzen Problematiken ja auch immer wieder mit zu tun haben, dass die Leute nicht aufgeklärt sind darüber, was zum Beispiel, was in Produkten drin ist, wie Fleisch erzeugt wird und so. Und dass Verbraucherbildung in allen diesen Bereichen auch wesentlich uns weiterhelfen könnte. Und dementsprechend möchte ich allen nochmal ans Herz legen, sich für das Thema Verbraucherbildung auch auf dem nächsten Bundesparteitag einzusetzen. Ja, wunderbar. Simone, Claudia, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr von der inhaltlichen Arbeit hier auf dem TDP abgehalten. Doch, total. Ja, wunderbar. Schönen Tag euch noch. Dir auch. Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.